der dritten Dimension. Beamen Sie sich mit nach Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitkraft von Charlie. 2000. Max die Dance-Sensation. Alles Trends in Town. Schaut das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich präsentiert von freenet24.de, die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. SM Trax is calling. Gives you complete love and freedom to your soul. I'm your voice, and for the next few minutes, you are listening to the sound of SM Trax. So, dieser Song sagt gleich, wie er heißt. SM Trax, It's Calling. Hallo Nachtschwärmer. Schuhverkäufer hat mich schon wieder durcheinander gebracht. So derart, dass ich das Wetter mit dem Verkehrsjingle verwechselt habe. Al, wie sieht's aus? Wie geht's dir heute? Also bis jetzt gut. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als Tag, an dem nichts schief ging. Warum? Ich habe heute überhaupt nur grüne Ampeln gesehen. Und ich habe drei gute Songs hintereinander im Oldie-Sender gehört. Das Beste war, eine alte Vettel im Laden hat rumgeschrien. Dann ging sie raus und fiel voll auf den Arsch. Oh. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Vier Kapitel. katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. It's a new beginning. I see the future, y'all. The future is before your eyes. Look to the future. Now, hold on to your seats. Please stand by. This experiment will begin in just a moment. Booster. Go. Retro. Go. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. All systems go. All systems go. This experiment will begin in 10, 9. Das ist die ganz live DJ Energy und Tatjana, End of Time. Und damit gehen 1000 Grüße in die Schweiz. Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. We'll be right back. Ganz neu von Captain Jack. Und die Gypsy Kings, Incorporated. Captain Jack und die Gypsy Kings, Get Up, ganz neu. Eigentlich erwarte ich heute Studiogäste. Al, hast du die wieder vertrieben oder was ist los? Ruf mal da raus, sie sollen reinkommen. Hey, Nachtschwärmer, komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Danke, das sage ich dir wieder mal heim. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin irgendwo gelandet im Württembergischen, in Hechingenstein. Stimmt das, Patrick? Ja. Grüß dich. Moment, ich muss mal kurz umschalten. Du bist verzerrt. Jetzt ist gut, ja? Jetzt lass hören. Fünf in der Brennen brauche ich. Also, das wäre TLC. Ja. TQ. Ja. Fantastisch 4. Genau. Britney Spears. Ja. Und Backstreet Boys. Ja! Yeah! Das ist es! Es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Touchdown! Ja. Touchdown. Al, das kommt dir bekannt vor. Yeah. Was ist hier los? Al, hast du nicht die Türe abgeschlossen? Ja, Moment mal, Al. Al, da kommt ein alter Bekannter hier. Doc Snyder. Was tust du denn hier? Ja. Ich werde für Recht und Ordnung sorgen hier. So geht das nicht weiter. Ich habe das schon mal gemacht und werde das wieder tun. Ja, Doc Snyder, ja, wo kommst du denn her? Ja, das bist du unterwegs mit deiner Gruppe da, wo ich vorher gesagt habe. Da machst du das, ha? Ich habe eine neue Band gegründet, die da heißt Firefuckers. Und wir spielen guten Rock. Ehrlich? Auf welchem Part spielst du da? Ich spiele alles, auch mit meiner Weltraumorgel, bekannt und berühmt aus Funkfilm und Fernsehen, alles. Es ist wunderbar, es macht richtig Spaß, Charlie. Musst du mal mitkommen. Ach, Al, jetzt haben wir nichts mehr zu lachen, ha? Uns pinkelt keiner ungestraft ans Bein. Was sagst du dazu, hä? Da haben wir nichts mehr zu lachen, wie gesagt, hä? Doc Snyder ist hier. Da fällt mir dann nichts mehr ein. Da wirst du dich mal zusammenreißen, Schuhverkäufer. Den Teufel werde ich tun. Doch. Das ist DJ Lunatic, Don't Break My Heart. Ja, Al, dein Tag ist heute gelaufen. Doc Snyder ist hier und der wird dich hier mal in die Schranken weisen. Oder Doc, wie meine ich das, ha? Ach, naja, man ist ja tierlieb, ne? Und Al ist ja ein nettes Schweinchen, also insofern kann man da alles mit ihm machen. Aber er hat schon heute abgeplant und macht was morgen, ha? Al, ha? Also werde ich morgen nur aufstehen für mich. Und auch nur feiern für mich. Denn morgen ist Al-Bann-Tag. Ich dachte, der fällt aus wegen Altersschwäche. Ich will nicht den ganzen Tag rumhängen und schlafen. Es ist ja wie in der Schule. Ja, ja, Kelly, das wissen wir. Im Ringbogenland. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Charlie. Charlie 2000 präsentiert von freenet24.de. Die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Lärm macht krank. Caleb heißt die Gruppe. Und hallo, der sich noch zugeschaltet hat. Wie gesagt, morgen ist der große Tag in Berlin. Einige sind schon auf dem Weg dahin. Andere machen schon Warm-up-Partys, fahren mit dem Zug, mit dem Bus oder mit Autos. Und wir wollen die Leute ein bisschen begleiten dazu. Einer ist ja nicht dabei. Naja. Ich heiße Bundy. Wissen wir auch. Er ist ja ein Love Parade-Hasser, aber er hat doch keine Stimme, oder? Der Mann, den die meisten Amerikaner für den größten Verlierer überhaupt halten. Genau. Al Bundy. Diesen Song haben wir jetzt Love Parade getauft. I Love Parade. Oh, Berlin. Wir haben 23.11. Doc Schneider hat sich zwischenzeit eingeloggt. Ja, wo denn? Also ich habe es geschafft, hier durch diesen Dschungel von Netzwerk zu kommen und bin direkt hier im Chat zu erreichen mit meinem Original-Pseudonym Doc Schneider. Hallo auch allen, die im Chat sind. Alien Chocofrossi, GTL, Baby Jackie, PS75MB und Marcel und Maxit. Hallo alle! Wir haben 23:24 Uhr und wir sind voll im Love Parade Fieber. Ihr auch nach Schwärmer. Da machen wir noch eine kleine Umfrage noch einmal telefonisch. Mal sehen, wie es so aussieht. Doc, du hängst hier am PC. Was gibt's? Also ich habe die Geheimnisse des Internets gerade erkundet und es macht richtig Spaß. Ich habe nette Kameradinnen und Kameraden, die mit mir zusammen hier chatten. Es gibt auch Leute, die wollen unbedingt mal wieder Katzenklo hören. Hast du das denn da, das Liedchen von mir? Brauche ich nicht, das singst du doch selber. Ich soll da selber singen, aber ich habe meine Weltraumorgel nicht mit bei. Oh, dann müssen wir hier total improvisieren. Erl, was meinst du dazu? Wer interessiert sich schon für sowas? Du bist ja nur wieder eifersüchtig, so ganz klar. Aber ich bin ein guter Schauspieler übrigens, Erl. Das hat man gesehen. Ich habe schon 4 Filme gemacht. Kann ich denn mal bei dir mitspielen im Fernsehen? Erl, das war eine Chance für dich, ja? Im Fernsehen ist doch keiner, der dich ansieht. Yes. Der Weltenraum. Unendliche Weiten. Ja, das stimmt. Ohne Ende diese Weiten. Und plötzlich kommt da was durch den Raum. Durch luftleeren Raum. Moment mal, Paket, kann ich mal sehen? Was steht denn drauf? Overpack. Adresse Erde. Ja, das ist Zeit für unser Gewinnspiel. Das wird schon an. Kelly ist ganz begeistert von der Urbandi-Party. Vor allem von Blondin Weiber. Gell, Kelly, ja? Hey, der Wahnsinn. Und jetzt. Hol tief Luft. Du wirst sie brauchen. Seid ihr bereit? Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Wir haben 23.40 Uhr und ich sage Hallo, Hallo. Doc Snyder, sag auch mal Hallo da, den Nachtschwärmern. Hallo Nachtschwärmer, wunderschönen guten Abend hier bei uns auf der Welle. Ist ganz nett hier. Musik ist wunderbar. Wir warten immer noch auf Anrufe. Unser Gewinnspiel hier 01388000. Einfach anrufen und sagen, was geht. Einige haben schon nach einer Kelly gefragt, aber ich konnte sie letzte Woche. Letzte Woche hatte ich sie ja gefragt, sie soll ein bisschen arbeiten, einen Job, hat sie gesagt. Ein Job? Gott hat dieses Stück Fleisch nicht zur Arbeit geschaffen. Aber sie ist jetzt anscheinend doch auf der Suche, sie ist nicht da. Also, das müsste jetzt reichen. 500 Bretten für die echten Nachtschwärmer. Übrigens, oh ja, diese Gruppe, ich darf es jetzt nicht sagen, weil das ist ein Gewinn, frage ich, diese hatte ich präsentieren wollen, aber die haben verschoben, weil die sind bei Viva Club Rotation. Die sind jetzt erst am 6.8. da, am 6. August, Freitag. Diese Gruppe, ihr kennt sie? Natürlich. This is not over yet. Come on. Okay, das müsste reichen. 0138 8000. Jetzt möchte ich es wissen. Bitte ruft an. 5 Interpreten aus diesem Zusammenschnitt, der gerade läuft. Dann los. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Hey, geht gefälligst mehr Dampf. Das ist total verrückt. Oh, 1, 2, 3, 4, Radio. Radio Regenbogen. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Präsentiert von freenet24.de, die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. Ein Mann wie eine Naturgewalt. Furchtlos. Schlangen! Ah! Gnadenlos. Kopflos. Gnadenlos? Ah! Haltlos. Bodenlos. Maßlos. Willkommen zum Desaster. Das hört sich ja direkt nach Katastrophenmusik an. Nein, bei der Musik kriege ich Bauchschmerzen. Thank you.

Que no fue destinado para este mundo. Pues tengo que reconocer que me cuesta mucho abandonarlo. Por otra parte, dicen que cada átomo en nuestro cuerpo fue en otros tiempos la parte de una estrella. Puede ser que no me vaya de este mundo. Puede ser que vuelva a mi tierra, allá donde se enciende para mí el fuego eterno de la vida. Das ist ein Remix. Wir haben 0 Uhr und 15. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Wir machen noch eine Aktion. Wer alles Richtung Berlin fährt, heute oder morgen oder gerade unterwegs ist. Und hier ist ja heute im Studio der alte musikalische Freund Doc Snyder. Doc Snyder, da kam neulich auf Vox ein Film von dir. Ich weiß nicht genau, war er gut, weil er schon so schlecht war oder... Er hieß 00 Schneider. Jagd auf Nihil Baxter mit dem Kunstsammler. Der ist gut, der ist sehr gut. Das ist aus eigener Erfahrung, weil ich selber schon Skulpturen gesammelt habe. Das ist praktisch ein Spiegelbild von mir, etwas übertrieben dargestellt. Dann gute Nacht. 50, das ist jetzt die Blaulicht 112. Es geht los, heißt der Song. Ich glaube, ist sogar jetzt rauskommen, schon auf CD rausgekommen. Mein Erle ist ein bisschen abgeschlafft, weil Doc Schneider hält hier die Regie anscheinend. Ha? Habe ich dir schon gesagt, dass ich noch den Saisonrekord für Touchdowns halte? Ja, vor 100 Jahren. Komm, Peggy, heitern mal deinen Mann ein bisschen auf. Ha? Waren heute nicht die Hufe von fetten Tanten zu beschlagen? Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Mein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist der größte Schatz, den gibt. Mein Freund. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. sorrow. Imagine a place beyond time, beyond space. Imagine you'll find a new state of mind, a guiding light through your darkest night. Imagine it's true, the future is you. The future is beautiful. Welcome, welcome to the future. Rappelle-toi la petite seconde d'éternité. So, nach dem Verkehr ziehen wir unser Gewinnspiel ein bisschen raus, weil dann nehmen wir erstmal die Leute rein, die irgendwas mit der Love Parade am Hut haben. Zum Beispiel die hingehen oder hinfahren, besser gesagt, die schon unterwegs sind, das wäre mir noch lieber, weil ich möchte ein bisschen hören, wie die Stimmung darüber kommt. Oder auch Leute, die sich so freuen, morgen ab, glaube um 2 rum geht die Übertragung los, mal zuzuschauen. Man muss das schon erlebt haben, das ist ja voll die Party und vor allem die vielen, vielen, vielen Tausende von Leuten sind alle gut drauf. Ach, da möchte ich irgendwo eine Anlage aufbauen, einen Stand. So mit, sagen wir mal, 30 kW Sound, Kickblock abdrücken. Oh, na Schwermann, das war eine Party, ja? Ne? 0138 8000, ruf bitte an. Jetzt habe ich eine Idee. Da kenne ich nämlich Kelly. Kelly mitnehmen, ha? Al! Kelly! Du hast Backstage-Pässe? Ja. Du musst mich da hinbringen. Kein Problem, aber Al wird dagegen sein, ha? Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Love Parade Spezial mit eurem Charlie 2000. Präsentiert von freenet24.de. Die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. Jetzt grüße ich den Sven, der steht in Frankfurt auf irgendeinem Rastplatz. Stimmt das? Hallo, ja genau, stimmt. Und ihr seid Richtung Berlin? Ja. Wunderbar, wie viele Leute seid ihr denn? 4 Leute. Und woher kommt ihr? Aus Villingen-Schwenningen. VS Villingen-Schwenningen, jawohl. Wollt ihr jemanden grüßen? Ich grüße alle, die Outlaw Red Gear. Wunderbar, und ihr seid gut drauf. Ja, wunderbar. Wunderbar, also, tschüss. Tschüss. Yeah. Also Leute, ruft an, wer Richtung Berlin ist. Doc, du gehst auch noch auf die Love Parade? Ich fahre auch noch auf die Love Parade, ja. Ich habe noch ein kleines Date dort. Mein Sohnemann ist da. Ich möchte aber auf jeden Fall auch noch den Roadrunner grüßen, der nämlich heute Geburtstag hat, 20 geworden ist. Ja, Roadrunner, alles Gute zum Geburtstag auch von Jackie und von Charlie und vom ganzen Regenbogenteam und von der Love Parade alle. Ja, du hast du da, wenn du nach Berlin gehst, Doc, hast du deine Spitzengruppe auch dabei. Wie heißt die wieder? Die sind die Firefuckers. Nee, nee, die habe ich da nicht dabei. Der Rhythmus wäre wahrscheinlich zu penetrant für die hausigen Freunde. Und wie kann man dich erkennen auf der Love Parade? Erzähl. Man kann mich mit einer roten Zipfelmütze erkennen, einem blond gefärbten Bart und einem Nikolauskostüm. Ein affengeiles Programm. Hi! Showtime! Das glaubt ihr nicht, ist schon wieder ein Bus dran. Tamara, hallo. Hallo. Und ihr seid auch in einem Bus? Ja, wir sind in einem Bus auf Weg nach Berlin. Das ist ja der Wahnsinn. Und wo seid ihr gerade? Wo steht ihr gerade? Wo fahrt ihr? Wir sind jetzt kurz vor Nürnberg. Das von Nürnberg? Ja. Und da kriegt ihr uns rein? Ja. Das halte ich im Kopf nicht aus. Und wie viele Leute seid ihr? Es sind so acht. Ein kleinerer Bus. Ja. Ich hab schon gedacht, so ein riesengroßer. Das macht nichts, aber ich höre nichts. Wie ist die Stimmung? Super, tschüss! Ich bin jetzt beim Christopher. Christopher, hallo. Das Radio nicht ganz so weit aufdrehen, sonst habe ich eine Rückkopplung. Das Radio ein bisschen leiser machen, bitte. Ich bin auf Sendung. Du bist auf Sendung jetzt. Und wo seid ihr jetzt unterwegs, bitte? Super. Und wo seid ihr, in welcher Höhe? Wo fahrt ihr gerade? Wo fahrt ihr gerade mit dem Auto? Irgendwo auf der Autobahn. Super! Also viel Spaß noch Richtung Berlin. Ja, danke! Tschüss! 1:43 Uhr, unsere Leitungen sind heiß. Und zwar alles Leute, die Richtung Berlin fahren. Jetzt bin ich beim Sascha. Hallo Sascha. Hallo. Und ihr seid auch unterwegs? Ihr seid aus Villingen-Schwenningen? Ja. Hey, super. Und ihr seid Richtung Stuttgart? Nein, ihr seid bei Stuttgart etwa, ja? Ja, genau. Und wie viele Leute seid ihr denn? Wie viele Leute seid ihr? Wir sind so fünf. Super. Und wart ihr schon mal auf der Love Parade? Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Nee, wir waren letztes Jahr nicht da. Aber dieses Jahr seid ihr dabei. Dieses Jahr auf jeden Fall. Wir waren letztes Jahr in Zürich auf der Street Parade. Wie war's da? Ja, da war heiß, war super. Super, spitzenmäßig. Also viel Spaß noch. Tschüss. Mein Freund Al ist natürlich total sauer. Ihr kennt ja Al Bundy, den größten Damenjuppe-Käufer aller Zeiten. Al, wie sieht's aus? Ja, jetzt reicht's aber mal Platz. Was ist denn schon? Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nur über meine Leiche, Al. Fucking baby boomers. So, Nachschauen, wir kommen in den Endspurt hier. Wenn man 1.56 Uhr, das war ja schon fast wieder mit einem Charlie 2000. Das Gewinnspiel für diese Stunde haben wir ausfallen lassen aus aktuellem Love Parade Anlass. Holen wir nächste Woche nach. Ne? Und habt ihr gewusst, dass Al Bundy auch eine Homepage hat und ein Gästebuch und einen Chat? Ja, Al, komm, sag's mal. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Du sollst sagen, mit dem Homepage, mit dem allen. Komm jetzt, Al. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bundy-Kampfruf erscheinen. Jetzt nicht. Bundy! Das war's dann wieder mit Charlie 2000. Und heute war ja hier der Obermusikmaker dabei, der wieder eine neue Gruppe hat. Doc und die Firefuckers. Du musst die mal mitbringen. Ich bring die mal mit, ja. Ich muss sie natürlich überreden, weil der Schlagzeuger, der kommt aus dem alten Stift, und da ist es immer problematisch, den Mann irgendwo anders hinzukriegen. Aber das kriege ich hin. Ich darf mich auch verabschieden von euch, liebe Nachtschwärmer. Wünsche all denen, die auf die Love Parade fahren, das Allerbeste. Und no matter what it looks like, it's the inside that counts. Ich grüße auch meine Chatter nochmal. Ola Paloma Boy, die Marcel, Webby, Schokokrossi, Roadrunner, Jackie und alle, die noch dabei waren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Doggy Dog. So, mein Nachfolger Michael Hassinger freut sich auf euch jetzt dann gleich. Wir hören uns wieder nächsten Freitag ab 22 Uhr. Charlie 2000 präsentiert von freenet24.de, die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt?